Einheit 13. C. Übung 2a. Ach, jetzt geht das schon wieder nicht. Wo habe ich denn die Nummer des Supports? Ah, hier. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der technischen Hotline von Matson. Damit wir Ihnen schnell helfen können, drücken Sie bitte die Taste 1 für Fragen zu Software und Apps, 2 für Fragen zu Tablet-PCs und Notebooks, 3 für Fragen zu PCs und 4 für Fragen zu Druckern. Also die Taste 4. Vielen Dank. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Im Moment sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Wir verbinden Sie so schnell wie möglich. Das dauert.